Walching. Kriminalhörspiel in zwei Teilen von Robert Hültner. Erster Teil. Moin Leitner, geschieht jetzt in der Bezirksinspektion Dornstein eigentlich nur das, was ich sag? Was glauben denn der Herr Kriminalrat? Hab ja noch nicht gesagt, dass der Dings auf der Stelle bei mir vorsprechen soll. Ich hab's dem Herrn Inspektor Kajetan gesagt, Herr Kriminalrat. Ja und? Wo bleibt der nachher? Wo bleibst denn, Pauli? Er ist schon ganz grantig. Was hat das denn so brisant? Was weiß ich? Irgendwas muss passiert sein. Jetzt komm. Er ist schon da, Herr Kriminalrat. Kommen Sie, Herr Inspektor. Verzeihen Sie, Sparen Sie eine, die ausredet. Inspektor, in Walching ist ein junges Ding tot aufgefunden worden. Mord? Kann es die Kriminalpolizei interessieren, wenn es in der Abortgruben das offen war? Sehen Sie? Nein, er wirkt es worden und Sie fahren dorthin und ermitteln. Das werden Sie nicht überfordern, weil die Täter nämlich schon festgenommen sind. Das ist also bloß noch Formalie, von der ich allerdings erwarte, gell, dass sie mit äußerster Zuverlässigkeit ausgeführt wird. Haben Sie verstanden? Jawohl, Herr Kriminalrat. Und zwar fahren Sie heute noch hin. Naja, schauen Sie nicht so. Es geht auf die Freitag zu, da möchte ich keine Unruhe im Bezirk. Lassen Sie einer von der Freund Leitner raussuchen, wann das Postauto fährt und sagen Sie ihr, sie soll in der Post anrufen wegen dem Übernachten. Noch Fragen? Wegtreten! Ja? Und ich möchte sofort einen ausführlichen Rapport haben und dass Sie mich gleich informieren, wenn Sie Ungewöhnliches ergeben solltet. Jetzt können Sie mal zorn, dass Sie München darum nicht bloß Dummheiten gemacht haben. Agnes, das mit heute auf die Nacht wird nichts. Der Pointner meint, ich müsse heute... Geh, weiß ich doch schon. Das Postauto geht um 15:45. Aber in der Post kann ich nicht anrufen, weil es da kein Telefon nicht gibt. Aber ich rufe auf der Gmur an. Ich verstehe das nicht. Wieso schickt der grad mich? Sei doch froh. Kommst du mal raus aus deinem stinkenden Archiv. Ja, schon. Wo ist denn das Waldchen überhaupt? Na, jetzt bist du schon fast ein ganzes Jahr in Dornstein. Ein kleines Pfarrdorf im Süden, nicht weit von der Grenze. Aber Obacht! Die Walchinger sind Dickschädel. Ein Granitblock ist direkt der Bartschwamm dagegen. Sind das etwa Verwandte von dir? Nein. Aber kannst du nur an den Aufstand erinnern, den die Walchinger gemacht haben, wie die Eisenbahn durch einen Tal gebaut hätte werden sollen? Das waren die Walchinger? So ist. Deswegen fährst du ja mit dem Postauto. Bruder, ihr Elendigen! Zeigt sich außer die Bagage, die Grattler! Nehmt zur Vernunft an, Leute! Sorry, Igi, da seid ihr denn alle narrend worden! Hilft der Gendarm jetzt auch noch zu denen? Igi, seid halt vernünftig! Los hinein, Adam! Wir brauchen keinen Richter! Das Gesindel gehört ausgerottet! Hängt es auf! Aufhänger bloß! Jeder Finger Ortsl abgehackt! Auf Zeiten, Adam! Sorry, Igi, ohne, wenn sie hertraut, dem brenne ich ohne drauf! Sag dir mal um, Adam. Wie viel sind jetzt hier und zu wie viel bist jetzt du? Du reißt dich zusammen, Igitt. Du auch! Zurück! Was hast denn du da? Inspektor Kajetan von der Bezirksinspektion Dornstein, wenn's recht. Hä? Kriminalinspektor Kajetan, Bezirksinspektion Dornstein. Gott sei Dank. Habe die Ehre, Herr Inspektor. Jetzt schleicht euch endlich weiter, es habt's da nichts verloren, wo der Herr Inspektor schon da ist. Wir stehen denn da? Weiter! Weiter, sage ich! Kommen Sie, Herr Inspektor. Der Herr Bürgermeister darf schon auf Ihren warten. Da drüben, bitte. Jetzt sagen Sie mal selber, Herr Inspektor. Darf sowas gehen? So eine furchtbare Geschichte. Auch gerade jetzt, wo es auf die Feiertag zugeht. Aber viel mehr werden Sie nicht mehr haben, Herr Inspektor. Die Grattler haben wir schon erwischt. Respekt. Wenn es noch allerweil so leicht gegangen. Ja, so weit war es nicht. Vom Erberhof, wo die Sani daheim war. Sani, das ist die Erber, Sani, die... Sani, genau. Ja. Also, von Erber aus sind Fußspuren weggegangen und denen sind wir einfach nach. Ich, der Adam, der Wachtmeister Meier, der, wer war noch dabei, Adam? Der Hutter, der Storberger, der Egid, der Jürgel, der junge Kerl heute vom Herrn Major. Also, wir sind die Spuren nach und die haben zum Heustadel vom Lötzer geweist. Und im Heustadel haben sie die Täter gefunden, ne? Wie viel waren es denn? Drei. Wir haben sie ins Dorf runtergebracht und im Keller von der Gendarmerie eingesperrt. Ja. Werden sie ja alles bereits zugegeben haben. Nimm ja. Was? Noch nicht, Herr Inspektor. Aber dafür sind ja jetzt Sie da, nicht wahr? Herr Wachtmeister? Sie streiten's ab. Sie streiten's ab? Deren's aber. Bei einer solchen in Beweislage? Das werden wir sehen. Nicht wahr, Herr Inspektor? Ich möchte halt, dass er Ruhe ist in unserer Gmahr. Muss jetzt so eine Gaudi sein, gerade jetzt. Was sind's denn für welche, die ihr da eingesperrt habt? Die haben... Ich hätte es gern vom Herrn Wachtmeister gehört. Ja, also man hat es durchaus kennt. Denkt hat sich da keiner was, weil um die Zeit aber die Schiffleute von Oberndorf auf Klepfereis gingen. Auf was? Kennst du das nicht? Klepfereis, das ist ein alter Brauch. Da gingen arme Leute von Haus zu Haus, sagen die Bauern Sprüche auf und kriegen was zum Essen. Oder ein paar Kreuzer, wenn ein Geld im Haus ist. Wann ist die Tote denn gefunden worden? Entschuldigung, ich hätte den Wachtmeister gefragt. Ja, um eine Sechse darf er das gewesen sein. Was heißt darf er? Weil der Erber nämlich gegen 6:30 zum Thomas, zum Bürgermeister gekommen ist. Und er war ganz auseinander und hat allweil bloß geschworen, die Sanne haben's umgebracht, die Sanne ist tot. Wir sitzen auch gerade beim Nachtmahl. Da geht die Tür auf und der Erber kommt einer. Der Erber ist der Vater, Herr Wachtmeister. Nein, sein Pflegekind ist gewesen. Aber das haben hier viele Bauern. Meistens ledige Kinder oder Waisen aus der Verwandtschaft. Die ist von einer Dirn auf dem Erberhof, die aber schon vor dem Krieg gestorben ist. An der Blachsucht. Was ist da los? Da? Zack! Herr Inspektor Thomas, da draußen sind schon wieder ein paar beim Gefängnis. Ich komm gleich wieder. Nein, um Gottes Willen, bleiben Sie hocken, Herr Inspektor. Das war ja noch schöner. Mit was für einem Geld sind die eigentlich, Ihre Reisch? Na ja, die Leute sind böse. Muss man sich da wundern? Ein lediges Kind, sagen Sie. Einen Vater gibt's nicht. Bloß ein Haufen dummes Geschwätz. Über den Bauern? Ah, über den Erber, freilich. Hm. Was die Leute halt so daherreden, ja. Ist was dran? Sagen wir es einmal ja so. Dabei gewesen bin ich nicht. Wie alt war es eigentlich, die Sanne, Susanne, gell? Ja, gute 16 war es. Auf den Hof hätte es aufpassen sollen, da war der Bauer mit der Frau und die Kinder am Dorf auf Besuch waren. Bei ihm seiner Mutter, der alten Erberin. Sie ist ein Krankenhaus. Die wird nimmer, wenn sie mich fragen. Sagen Sie, der Erber, ist das eigentlich ein Großer? Ein was? Ein Großer? Der Erber ein Großer? Gott sei Dank, nein. Hungerleider sind's. Da oben leid's ja nicht einmal ein Knecht, so nötig ist alles. Nein. Beim Erber, das war nie was und wird nie was. Und jetzt auch noch der Verdruss mit der Sanne. Gut, dann lassen wir's für heute mal gut sein. Die Sanne, wie soll ich sagen, die war schon, also, ein bisschen damisch war's schon. Was? Damisch. Wirr am Kopf drin, verstehen Sie mich? Nicht, wie die Weiber hier und da sind, sondern... Psst! Hörst du was? Das ist neu. Ein Gendarm, den hier, ein Bürgermeister und... nur ein... scheint ein Hecher. Ein Hecher? Zwecks was ein Hecher? Jetzt halt einmal ein Schnaubi. Zwecks was gibt denn da ein Hecher? Wegen dem bisschen Kirchenkampf hin. Gewiss nicht. Zwecks was denn dann? Die wollen uns was anhängen. Was anhängen? Ja, das mit der Dirnhans. Aber das waren wir doch nicht, Mauritz. Ja, verzeih's nicht mir. Gib jetzt endlich Ruhe. Mauritz. Ist da Ruhe. Du sagst, das wissen wir, dass wir es nicht waren. Ach Gott. Weißt das genau? Ha? Du obst das genau, was... Was war's das? Ha? Bist jetzt ganz los? Lass mich aus, au. Start. Gib's sowas, Herr Inspektor. Die Krippen ist gar. Da drunter. Es ist schon lange keine mehr drin gewesen. In so einem Ratzenloch bringt es leider unter. Ganz Lampen her, heben ich sicher gar nichts. Ja, gib's doch. Ja, okay. Bitte, lasst uns aussehen. Hey, geht vor, Herr Schwenker. Zurück, sonst kriege ich euch rüber. Was lassen Sie tun? Vergaß, Elendige. Mit was wärst du uns ein, ha? Das ist mein. Werden Sie uns selber wieder weg. Gott sei Dank, es gibt da gehalten. Ich habe einen gesagt. Gib's doch. Ja, ja, können wir's. Ich habe mir genug gesehen. Lasst uns aus! Vieh! Gesehen hab ich nicht viel. Aber gut schauen die nicht aus. Ja, sie haben ein paar Schläge gekriegt, wenn wir es gefunden haben. Aha. Wenn ich nicht dabei gewesen wäre, dann hätten sie das Kleid erschlagen. Die Leute waren ganz narrisch. Ja, das Walching ist scheint so besonders friedlich gemacht. Muss ich eher noch was erzählen, wird Leute sein können. Ich denke mal, je mehr es in die Kirche rennen, je braver einer tut und je lauter einer mitsingt beim Halleluja. Ist, wenn's gerade einen Grund hättet, ist der Schlagarzt den anderen wie ein Stück Viech. Euch müssen wir bloß ein Säbe geben und es darf euren Nachbarn einen Kopf abhauen. Wenn's bloß dürft. Das haben wir nicht weit auseinander. 19er Jahre soll es ja in Mingadrum nicht viel anders gewesen sein. Nein, gewiss nicht. Also, Prost. Sie haben gewiss einen Gustav ein Nachtmahl, ne, Herr Inspektor. Ein Christel mit einer Speckkantine herrichten. Ja, das sag ich nicht nach, Frau Wirtin. Hab ich's der Roden, gell? Einen scharfen Roden dazu? Herrschaftszeiten! Was jetzt nicht, Frau? Das vertraut nichts mehr, das gemirst, das Junge. Lass mich in Ruhe. Herr Irgel, wollt ihr denn gar nichts gescheites Eier fürs Haufen? Er ist halt ein empfindlicher Mensch. Geh uns weiter, hey. Jetzt hab ich rausgehört, wie empfindlich der gewesen ist. Empfindlich. Was sagen da die anderen? Kosten die nichts, die Glasel. Jetzt fahrt euch mal zusammen. Ich ist auch Storberger. Sagen alle Weiber gar nichts, wenn sie so spät warm kommt's. Die werden sich hübsch hirten. Nein, ich war's mal die Gerechten. Geh her, ich geh jetzt. Helf uns einmal einem Kameraden. Der muss auf der Stelle ins Bett. Sie vertragen halt einfach nichts, die Storberger. Lass mich hocken raus. Ich hocken raus. Ausgeschlafen, Herr Inspektor. Frisch ist bei uns herin in Wolchen, gell? Ja. Da schauen Sie her, der Kaffee. Dankeschön, Frau Wirtin. Furchtbar, die Sache mit der Sani. Nur keine 16 Jahre und so ein Leben ist schon vorbei. Langt einer das Brot? Schon, gell? Sie sagen's fein. Mei, sie war so was Feines. Und grad was für ein bald sauberes Ding mit ihren pechschwarzen Haaren. Fast wie eine Wäsche. Das hat ja keiner nicht gewünscht, dass sie schon so jung hat sterben sollen. Na, ein wenig verrückt soll's gewesen sein. Gäng es, wer verzeiht denn sowas? Ein bisschen ernst für ihr Alter, ja, das schon. Naja, so viel hat sie nicht zum Lachen gehabt. Hat auch schon früher fest arbeiten müssen beim Erbe. Ein bisschen ernst, ja, das war's. Als Kind nie. Oh, da war es lustig und allweil freundlich. Einmal hat sie sogar ein Gedicht geschrieben und bei der Primitz vom Gabler-Jacke aufsagen dürfen. Da schau her. Ja, die Sani, die war eine Gescheide. Das kann uns ruhig laut sagen. Ich hab's recht gern gehabt, Sannel. Hat sie es eigentlich gut gehabt beim Erbe? Naja, da hat es nie was gegeben. Er hat es gehalten wie das eigene Kind. Aber wer der Vater war, ist nie aufgekommen. Nie. Nein. Hm. Die Mutter, die war dirn beim Erbe. Es gibt scheins Leute, die meinen, dass der Bauer Sam. Ein Krampf. Wer verzeiht denn sowas? Dass der Erbe was mit der Wiese gehabt hätte. Wer kann so boshaft sein? Was frage ich? Ich kann mir schon denken. Er hat halt nicht bloß Freund, der Erbe. Das ist sie. Ja, Inspektor. Was haben Sie? Nix, Herr Doktor. Man meint bloß manchmal, dass man schon alles gesehen hat und dass einem nichts mehr angehen kann. Was ist denn der Befund? Sie wollen es sicher auf Deutsch hören, hm? Er wirkt. Da schauen Sie. Am Hals. Ja. War sie noch... Ja. Nein, keine Vergewaltigung. Wenn Sie es wissen möchten. Todeszeit? Was meinen Sie da? Ist schwierig. Wieso? Weil es eiskalt war in dem Zimmer, in dem sie gefunden worden ist. Und was heißt das? Kommen Sie, Inspektor. Ich muss zu einer Patientin. Das heißt, Herr Inspektor, dass unter solchen Umständen eine exakte Messung nicht mehr möglich ist. Maßgeblich dafür ist nämlich die Totenstarre. Danach müsste der Tod zwischen 2 und 4 eingetreten sein. Das offene Fenster kann die Totenstarre also... So ist es. Sie könnte damit hinausgezögert werden. Aber dazu müsste man wissen, ob das Fenster schon die ganze Zeit geöffnet war oder erst kurz vor meiner Ankunft geöffnet wurde. Ja, Sie haben danach gefragt, nehme ich an, ne? Niemand will das Fenster geöffnet haben. Demnach kann es also auch später ermordet worden sein. Die Tat ist zwischen 2 und 6 geschehen. Mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Ich muss jetzt zu einer Patientin. Sie entschuldigen mich. Ich habe die Ehre, Inspektor. Und finden Sie die? In einem Bericht also steht, dass Sie um 6:45 vom Bürgermeister benachrichtigt worden sind und danach mit ihm, dem Erber und einigen anderen Dorfbewohnern zum Hof des Erber gefahren sind, wo Sie das Opfer in Augenschein genommen haben. Wo und wie Sie die Leiche aufgefunden haben, steht allerdings nicht da. In der Kammer. In der Kammer ist gelegen. Gut. Und weiter? Das Bett war aufgeschlagen, aber ein Nachthemd hat es keins angehabt. Wie? War es nackert? Nein, sie hat Steigwand angehabt und am Hals. Ja, ja, das weiß ich bereits. Was ist Ihnen noch aufgefallen? Beim Fenster etwa? Was auf oder was zu? Ja, da kann ich mich nicht mehr entsinnen. Offen ist gewesen, sagt der Doktor. Ja, offen, ja, genau, jetzt fällt es mir wieder ein. Ja, und die Bauersleute? Ist Ihnen da was aufgefallen? Ja, der Erbe, der war natürlich ganz auseinander, gell, Thomas? So habe ich einen Erbe noch nie gesehen gehabt. Ah, die Erberin. Was hat er gesagt? Nix. Trennst hat er wie ein kleines Kind. Und nix gesagt? Und nicht im Zorn? Oft rutscht dann was raus in der Aufgeregtheit. Ajo, das wird's mir bissen, hat er, glaube ich, gesagt. Herr Bürgermeister? Das könnte ich jetzt nicht sagen. Jo, Thomas, das wird's mir bissen, du. Er hat in der Mehrzahl gesprochen. Ja. Aha. Wann hat er das gesagt, Herr Wachtmeister? Bevor die Fußspuren gefunden worden sind, die zu die drei hingeführt haben? Jawohl, Herr Inspektor. Aha. Ja, dann schauen wir uns die Brüder doch einmal um. Bring jetzt mal den ersten auf, Herr Wachtmeister. Zu Befehl. Seltsam. Aber Sie haben das vom Erbe nicht gehört, Herr Bürgermeister. Bei der Gaudi. Aber das war schon gefeit, Herr Inspektor. Wie hätte jetzt der Erbe wissen wollen, dass es nicht bloß einer gewesen ist? Das darf mich auch interessieren. Da, Herr. Wie schaut denn der aus? Wie hat er gerade ausschaut? Da, stell dich hin. Also dann. Name und von wo ist er gebürtig? Pizzini Johannes, z Oberndorf. Was? Lauter. Pizzini Johannes, z Oberndorf. Und von Beruf sind wir was? Schiffmann. Hä? Im Sommer, da ziehen wir die Plätten über den Fluss. Ja, und was tut's nachher im Winter? Da gehen wir auf Dreiser, so als Spülleit. Jetzt erzählst mir einmal, Pizzini, weswegen's ist in das Haus neiseits. Das leugnest du ja nicht, ne? Weil wir heute halt so einen Hunger gehabt haben. Ja, aber ihr kriegt's doch von den Bauern was zum Essen. Früher, ja, vor dem Krieg. Aber heutzutage halten die Leute nicht mehr auf die alten Bereich. Wir werden schon wissen, warum. Bittchen, Herr Bürgermeister. Ja. War das Haus dir offen? Die Türen sind nicht so bei den Bauern. Ihr seid also ins Haus rein und... Ja, weiter, ich her. Wir mal gespannt haben, dass niemand daheim ist, dann sind wir in den Speis rein. Hat euch das nicht verwundert, dass niemand daheim war? Schon, aber wir haben uns nichts gedacht. Wir haben ja so einen Hunger gehabt. Und der Fried waren wir auch durch und durch. Ja gut, also. Wird's also gerade beim Schmaus gewesen seid, ist die Tür aufgegangen und die Dirn hat euch dabei erwischt. Nein, nicht. Hat geschrien, dass euch anzeigt. Nein. Und dann hat einer von euch, oder alle drei miteinander, sich dazu gebracht, dass er's mei hat. Für immer. Du beißelst den Kopf? Nein. Wer von euch war's? Aus sie damit. Wer war's? Du warst es. Nein. Gib zu, jeder sitzt so. Nein. Wachmeister. Jawohl, Herr Inspektor. So kommen wir nicht weiter. Ich muss erst einmal die ganze Bagage sehen. Bring uns am Pizzini wieder runter und holst den nächsten rauf. Jawohl, Herr Inspektor. Geh weiter, los! Direkt ekelhaft, nicht? Wenn es um ein eigener Hals geht, wer gehuselt. So ist es allbei. Na, du hast das auch gerade jetzt so geschehen müssen, die Gaudi. Früher hätte es sowas nicht so leicht gegeben vor dem Krieg. Meines? Das war schon anders, glauben Sie mir's. Die Klepfelleit, die Bärsten und das alles. Es ist ein uralter Brauch bei uns da herin. Die Sänger haben wunderbare Stimmen gehabt und die Bauern haben gern gegeben. Aber seit dem Krieg ist scheint's alles anders geworden. Die neue Zeit heißt's. Man kennt sich gar nicht mehr aus. Ein Kini hängt's weiter. Der Bauer gilt rein gar nichts mehr. Und heutzutage kommen bloß noch die Hungerleiter von Oberdorf rüber, weil sie keine Arbeit mehr haben, weil sie da die Eisenbahn gebaut haben. Ja, kein Segen nicht braucht die Eisenbahn. Hab ich allweil gesagt. Mhm. Ja, und die Gant steht auch über jedem zweiten Hof. Ja, der Jud ist, der wo. Ne, wo? Sag's nicht da. Hä? Name? Und von wo gebürtig? Beruf? List, Mauritz. Seit ich von Oberndorf. Und bist Schiffmann im Sommer und gehst im Winter auf Bettlereis. List, ich komm gleich zur Sache. Der Pizzini hat bereits zugegeben, dass es am Sonntagnachmittag beim Erbar Eibrocher seid und dort die Speis ausgerannt hat. So? Ja. Und dann hat einer von euch, oder alle miteinander, das kriegen wir dann schon raus, die dort anwesende Dirn umbracht. Der Schlong. Mit einem Holzscheit. Na. Was na? Mit dem Schierhackl? Herr Inspektor, der wirkt. Das ja, ja, ist schon recht, ist schon recht. Ich weiß schon, was ich frage. Der List ist ein ganzer Wiefer. Ja, dann verzeiht er mir jetzt einmal, wie er meint, dass das gewesen ist, ha? Wahrscheinlich hören wir jetzt, dass er sich selber abgeragelt hat, ha? Wir haben die Tiere nicht umgebracht. Ich sag's ja. Sie hat's von der Lotto. Freilich sind wir in Speis. Wir haben halt einen Mordshunger gehabt. Und dabei hat euch die Tieren überrascht. Nein. Sie hat euch alles freiwillig gegeben. Da war kein Tieren. List, du lügst, wenn du das Maul aufmachst. Nein, und dreimal nein. Wir haben kein Tier nicht gesehen und wir haben auch kein Tier nicht umgebracht. Aber auf dem Hof wart's. Zur selben Zeit, wie das Mädel umgebracht worden ist. Eine Fußspuren sind vom Haus Pfei grad zu eurem Lager gegangen. Vielleicht gewamperte Bauern. Und vielleicht brodaschige Gendarmen sind mir vielleicht der letzte Dreck. Aber keiner von uns bringt ihn um. Schon gleich mal nicht für gar nichts. Das hat uns kosten. Du Hundskrittel, du! Ich, was freut denn denn ein, Herr Bürgermeister? Wachtmeister! Jawohl, Herr Inspektor. Abführen. Den nehmen wir uns nachher nochmal vor. Den nächsten. Das braucht's auch, gell? Und mir kann man gleich grad recht. Dann gab es ein paar Bettel halt weniger, gell? Naus! Du sollst deinen Namen sagen, Hundsfott! Was war jetzt das? Hört der nicht, oder was? Name, gebürtig von wo? Der redet nicht. Aber Dorat ist? Ja, Dorat, der Sprühmann, das war ja ganz was Neues. Nein, der schaut mir nicht danach aus. Meinst du etwa, das hilft dir was, hä? Wachtmeister, was tun wir mit so einem? Glauben Sie, dass der Dorat ist? Ich nicht. Sag's. Ob einer Dorat ist, das müsste doch der Doktor feststellen können. Ja. Sollt ihn holen? Ja, hätte das gescheiter sein. Moment noch, Herr Wachtmeister. Sagen Sie, wie der Utzung ist? Irgendwas ist da seltsam. Na, viel, da kennt man ja nicht mehr von lauter Dreck, aber. Aber es schaut aus, würde. Ja, gell? Okay. Ja, ja. Aber unsere Soldaten haben nicht solche Mittel gehabt. Nein. Ha! Warten Sie! Rückwärts! Ist die Leiche! Ha! Da reißt es! Ha, bist also doch nicht Dorat! Ein Russ ist, Herr Inspektor! Der Mantel ist von den Russen. Haben Sie recht, ein Russ ist. Woher kennen Sie überhaupt Russisch? Und was hat denn das geheißen, was Sie gesagt haben? Handy hoch! Rückwärts! Ist die Leiche! Aber, also, sonst kann ich nichts. Da sieht man wieder mal, wie der Krieg gescheit macht. Нам показалось, что мы услышали какие-то шорохи, ну, как будто крестьянец возвращается назад. А что было потом? Ничего. Мы ушли со двора. Это все. Да-да. Ja, und? Sie haben richtig vermutet, Herr Inspektor. Ist bei Slobovka-Lesner in Gefangenschaft geraten. Im November 18 sind er und seine Kameraden freigelassen worden. Seine Familie ist im Krieg umgekommen. So ist er nicht gleich zurück. Ein paar Monate später ist er wieder gefangen genommen worden. Alle seine Kameraden sind von unseren tapferen Soldaten an der Kiesgrube in der Nähe von München erschossen worden. Er hat sich retten können. Wie, sagt er nicht. Weil er niemanden in Gefahr bringen will. Und er sagt auch, dass auf dem Hof kein Mensch gewesen ist. Никого, товарищ? Никого нет. Так. Er hat gesagt, dass sie nur etwas zu essen und zu trinken genommen haben. Und dann weggerannt sind. Weggerannt? Ja. Er hat von einem Geräusch im Haus gesprochen. Aber niemand gesehen. Was haben Sie für einen Eindruck, Herr Doktor? Der Mann ist am Ende seiner Kraft, Herr Inspektor. Er müsste eigentlich auf der Stelle ins Krankenhaus. Nein, Mann. Ich meine, ob ihm zu glauben ist. Ja, natürlich. Sie trauen die Leute aber schnell? Als Doktor kriegt man so ein Gespür, verstehen Sie? Vielleicht kommt es daher, dass man oft Menschen in Situationen erlebt, wo das Fliegen keinen Sinn mehr macht. Brauchen Sie mich jetzt noch? Nein, danke schön. Dankeschön. Herr Wachtmeister, bringen Sie mit runter. Und den ersten, den Pizzini, möchte ich noch mal sehen. Jawohl, Herr Inspektor. Nu krippis magic. Spasiba, das wieder. So, komm auf! Wenn Sie erlauben, Herr Inspektor. Sie halten die Falschen eingesperrt. Ich kann es Ihnen zwar nicht beweisen, aber... Das Gericht pfeift drauf, Herr Doktor, wenn einer was nicht beweisen kann. Das ist zu vermuten, ja. Grüß Gott, Herr Inspektor. Grüß Gott, Herr Bürgermeister. Grüß Gott, Herr Doktor. Ich habe einen Doktor hier gesehen. Ist was passiert? Nein. Der Doktor hat uns bloß was vom Russischen übersetzen müssen. Hä? Das sind doch keine Russen, nicht? Einer ist einer. Jetzt wird's Doc. Sind jetzt die Bolschewiken schon bei uns herum? Vor dem brauchst du keine Angst, nicht, Tom. Außerdem, er ist ein früherer Kriegsgefangener. Aber die haben's doch seinerzeit alle... Einer ist einer Auskommen, scheint's. Jetzt sind die schon bei uns herum. So, Pizzini. Jetzt hat man deine Feindteil auch alle ausgefragt. Und dabei ist uns das eine oder andere recht komisch vorkommen. Wie meinen Sie das? Hier sitzen! Wie ich sag. Ich sag dir auch noch, dass mein Geduld nicht mehr lang anhält. Also nochmal. Es ist Sonntag um, sagen wir einmal, 16:30. Du und deine Freundin dringen verbotenerweise, das allein gibt schon eine saftige Strafe, in den Hof vom Erbauer. Das gibt's zu. Ja. Ja, und jetzt erzähl weiter. Wie ich schon gesagt hab. Ich möchte es aber nochmal hören. Wir haben halt gefragt, ist niemand daheim und dann sind wir in Speis rein. Alle drei? Zur gleichen Zeit? Ja. Ja. Ja, was überlegst du jetzt da? Eh, nix. Wir sind alle zur gleichen Zeit. Nix. Wir haben uns was zu essen genommen und dann... Was ist die ganze Zeit zu dritt, möchte ich wissen. Ha? Hörst du schlecht? Ich frag, ob sie es die ganze Zeit zu dritt in der Speis gewesen seid. Ja, schon. Die anderen sagen aber, dass du einmal allein ausgegangen bist aus der Speis. Das ist nicht wahr. Das ist allein... Aber was ist das? Möchtest du uns etwa beleidigen, ha? Der Russ, der kann ja gar nichts gesagt haben. Der kann überhaupt nicht... Da brennst dich, Pizzini. Der Herr Wachtmeister da spricht ausgezeichnet Russisch. Ja. Sind Sie jetzt ein bescheiden, Herr Wachtmeister? Also, du bist alleinig ausgegangen. Zwing was. Jetzt wollt's mich ausschmieren. Mandel, weißt du eigentlich, was dir blüht, hä? Weißt du, wie das ist, wenn einer zum Richtplatz kommt und er an der Pfarrer die letzte Beicht abnimmt und wirst dann, wenn's unter das Messer geschoben werden, sogar die hartgeschotterten Bazi nach der Mutter blären und die Hosen bisseln? Und weißt du jetzt auch, was du für ein Volldepp bist, wenn du die anderen alle nur deckst, die ans Messer liefern wollen, damit sie selber ihren Kopf retten. Der Pizzini ist naus, haben sie gesagt. Alle zwei. Ich hab's auf Deutsch und ich hab's auf Russisch. Schau her, Pizzini. Schau her. Ich glaub den ja auch nicht. Du bist ja im Grunde ein anständiger Lapp, der in Not gekommen ist. Und der gewiss auch nichts dafür kann. Ich kann auch nichts dafür. Vergangt haben's mich. Vergangt haben's dir. Ja. Nein, versteh dir. Schau. Keiner erfahrt's, wenn du es uns sagst, wer es gewesen ist. Es kommt bloß einer gewesen sein, hat der Doktor gesagt. Die, wo unschuldig sind, kommen bald wieder heim. Schau her, Pizzini. Ich werde mit dem Richter reden, dass er da bloß eine niedrige Strafe gibt. Werd ihm sagen, am Richter, dass du uns am meisten geholfen hast. Und dass sowas belohnt wird. Und dass man einen braven Mann, der heute mal ausgerutscht ist, nicht gleich gar so hart. Na, mach jetzt was, der hat's da. Sie hat euch erwischt. So war's doch. Und der Mauritz ist zu ihrer hin. Ist raus und hat's gepackt. Am Hals hat es gepackt. Wir haben's nicht so genau gesehen. Aber der List, Mauritz, hat's da. Ist raus und hat's gepackt. Wachtmeister, das langt mir fürs Erste. Bringen Sie am Retour. Aber kein Wort zu den anderen. Haben Sie mich? Jawohl, Herr Inspektor. Geh weiter, Pizzini, komm. Mein Respekt. Ja. Halt mal. Pizzini, kannst dich du noch erinnern, wie es Ozung bin ist? Ozung? Ja. Irgendwas wirst du gesehen haben. Ein Rock, ein Kopftuch. Was hat's auch gehabt? Ja, ein Rock und ein Kopftuch. Und hast auch gesehen, dass helle lange Haare gehabt hat, hä? So was leicht doch im Finstern. Helle, lange Haar. Ja, helle, lange Haar. Gut. Abführen. Ja, was warten Sie? Herr Wachtmeister. Nix. Komm, geh weiter. Mein Respekt, Herr Inspektor. Dankeschön. Tja, da hebt man das auch. Bin ich froh, dass wir die Bagage los sind. Sollte ich wegen dem Transport in Dornstein rufen? Nein. Müssen aber eh. Nein, hab ich gesagt. Was haben Sie denn auf einmal? Das können Sie noch nicht denken. Heute ist mich für komplett deppert. Ich brauche erst einmal frische Luft. Da herin stinkt's nämlich. Scott, sind Sie der Kommissär von Dornstein? Richtig. Entschuldigen Sie. Ich sollte einer von der Herrschaft einen schönen Gruß ausrichten. Und ihr lasst anfragen, ob es heute auf noch Zeit haben darf. Zu was, bitteschön? Und wer ist denn der Herrschaft? Der Herr Major Rupp. Ob sie zum Auf-Nacht-Essen kommen möchten. Kennt der mich denn? Glaub schon. Ja gut. Wenn mir nichts dazwischen kommt, komm ich. Wo wohnst denn der Herrschaft? Da hinten. Das letzte Haus vom Weital. Allweil geradeaus. Für gut? Für gut. Freund. Ja? Wo geht's denn zum Erberhof? Können Sie mir das auch noch sagen? Der Mo ist gerade noch im Stall draußen. Er kommt gleich. Ja, danke schön, Erberin. Ist das da auf dem Bild da neben dem Kruzifix ein Bruder? Von Mo, ja. Ist gefallen. Und der daneben? Das ist der Lois da, anderer Bruder. Er ist vermisst. War bei der Marine, gell? Matros, ja. Was möchte er? Wegen der Sonne ist der Herr da, Simmel. Der ist von der Polizei zu Dornstein. Inspektor Kajetan. Mein Beileid erst einmal, gell, aber ja, euch auch, Bayern. Dankeschön. Dankeschön. Ja, also, da gab es nur ein paar Sachen, die ich wissen müsst. Es braucht halt alles in Ordnung. Wie sagt man an? Ja, aber ihr seid also am Sonntagnachmittag ins Dorf runter, derweil die Sani daheim geblieben ist. Wen habt ihr denn da besucht? Das haben wir am Adam, am Gendarm doch schon alles gesagt. Ja, trotzdem, erzähl's mir die Sache nochmal. Wir haben die Mutter besucht. Krankenhaus. Wann seid's weg und wann seid's wieder gekommen? Um 2 sind wir fort. Daheim waren wir um 5:30. Wenn man rechnet, dass man gut eine halbe Stunde ins Dorf runter braucht, dann wart's also gute 2,5 Stunden bei der Mutter. Nicht ganz. Wie? Nicht ganz. Ja, nach der Mutter sind wir nur auf dem Friedhof. Wie lang wart's da dort? Mal Viertelstunde. Höchstens eine Viertelstunde, hä? Ja, was sowas. Wie es finster geworden ist, sind wir heim. Und wie ist dann weitergegangen? Sagst das du. Du. Es ist schon fast finster gewesen. Als erstes haben wir gehört, dass der Hund wie narrisch angeschlagen hat. Dann sind wir ins Haus. Das Licht ist angewiesen, aber gerührt hat sich nichts. Ja? Und dann? Und zuerst hat der Simon geflucht, weil er weiß, was er gemeint hat. Dann sagt er, er tat es jetzt suchen und das kam mir dem komisch vor. Mhm. Wenn er in den Stall um ist, bin ich in den Stumm rein und in die Küche. Die Speistür ist offen gestanden. Offen? Offen. Und dann habe ich gleich gesehen, dass da wer drin gewesen ist. Ein paar Hofen haben sie zerschlagen und der Weinkrug ist leer gewesen. Und dann höre ich, wie der Bauer wieder ins Haus kommt und Stirn aufrennt. Es war zum Stall hinterher, aber was war da? Nix. Die Steuerwart war nicht angefangen. Dann seid ihr wieder rüber. Oft bin ich wieder um. Und oft. In der Kammer habe ich es noch gefunden. Ich hab ihn bloß blären gehört, wie er noch nie nicht blärt hat. Und dann bin ich auf ihn, hab ich schon gewusst. Das arme Ding, das arme, die hat doch kein Menschen, was es leid tut. Ich darf mir ihre Kammer gerne mal anschauen. Das ist ihr Kammer. Das ist ihr seine Kammer, ja. Was haben wir da? ihrer Bettbücher. Und das? Das sind Fleißzettel. Die hat's allweil von der Lehrerin gekriegt. Üb immer Treu und Redlichkeit bis an dein kühles. Sie hat auch selber was geschrieben, ist mir gesagt worden. Gedichterl. Können uns da was lesen? Na? Warum nicht? Ich hab's in den Ofen eingeschmissen. Weil's nie einen Kopf bei der Arbeit gehabt hat. Wie einmal im Herbst der Fisch ausgekommen ist und sie es nicht mehr gefunden hat, ist der Bauer narrisch geworden. Heute tut's ihm gewiss leid, gell? Sieh mal. Ja. Fisch hat's gehört. Schaf, ja. An und für sich hat's nie was gegeben. Bis vor gute 6 Wochen, da sind auf einmal zwei abgegangen. Der Bauer ist mit ihr noch ins Holz auf, aber sie hat's nicht mehr finden können. Sie ist auch so, so in ihrem Dings drin gewesen, dass sie gar nicht mehr gewusst hat, was Joff hier drin hat. Und da auf dem Bett da, habt ihr es gefunden? Da? Nein, da nicht. Hä? Ja, aber ich hab's. Das ist seine Kammer, das ist auch nicht seine Kammer. Ja, und? Sie haben hier seine Kammer sehen wollen. Da habt ihr es gefunden? Sie hat da herin nichts verloren gehabt. Da schlaft sie eh, aber. Ja. Sie hat da herin nichts verloren gehabt. Ja, war Unordnung, wie ihr es gefunden habt? Nein. Außer ich hab mir eingebildet, dass jemand im Kasten gewesen war. Dass ich das Hochzeitsgewand anders eingelegt gehabt hab. Aber es täuscht sie uns leicht. Ist auch nichts abgegangen. Gut, ich hätt's dann erst einmal, aber. Frau Liese, bringen Sie mir den Inspektor und mir einen Cognac. Sie sagen mir doch nicht nein. Sehr freundlich, Herr Major, Sie wollen mir doch jetzt nichts von im Dienst erzählen, Herr Inspektor. Ich bitte Sie. Frau Liese, unterm Spiegelschrank rechts. Was muss ich Ihnen noch sagen? Stellen Sie sich doch nicht gar so an. Auf das Tischchen. Liese, ja. Wir können dann bald essen, ja? Ja, Herr Major. Gut. Ich habe Sie noch nicht lang, das Fräulein Liese. Zum Wohl, Herr Inspektor. Wohl. Eine Aphrodite ist sie nicht gerade, aber kochen, Herr Inspektor, kochen kann sie exzellent. Der Cognac? Hm? Ausgezeichnet, Herr Major. A.D., Herr Inspektor. Leider... A.D. Sagen Sie, wie kommen Sie denn vorwärts? Die Täter sind doch meines Wissens schon hinter Schloss und Riegel. Das schon, Herr Major. Sie sagen das so zögernd? Zweifeln Sie? Nun, Sie sind alles andere als geständig. Ach, tatsächlich. Es hieß doch... Nein, es ist, scheint's nicht ganz so einfach. Ach was. So. Nun, die kleine Sanne, das arme Kind. Sie hat gelegentlich hier ausgeholfen, wenn ich Gesellschaften hatte. Ein nettes, liebenswürdiges Ding. Ein bisschen nervös vielleicht, mit etwas zu viel Fantasie, hatte ich den Eindruck. So. Sie hat es ja auch nicht leicht gehabt. Keine Eltern mehr, nicht wahr? Und wer weiß, wie der Pflegevater sie behandelt hat. Sie hat einmal gewisse Andeutungen gemacht. Und ich kann mich täuschen, aber ich glaube, Herr Inspektor... Der Pflegevater ist nicht ganz koscher, wenn Sie den Ausdruck verzeihen. Was für Andeutungen? Dass der Bauer etwas mit dir gehabt hat? Um Himmels Willen, nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber es gibt da eben auch so eigenartige Gerüchte. Er soll sich zwar immer recht um das arme Kind gekümmert haben, aber da soll auch ein gehöriges Maß an schlechtem Gewissen dabei gewesen sein, sagt man. Bitte, ich kann es nicht nachprüfen. Interessant. Der Erbe. Er ist ein seltsamer Mensch. Mit der Religion hat er es gar nicht, sagt man. Die alte Geschichte kennen Sie ja sicher bereits. Alte Geschichte? Ich komme drauf, weil Sie zuvor von diesem Russen da berichtet haben. Der Erbe war Bauernrat. Hier in diesem Nest. Lächerlich war das. Eine Revolution in dieser Gegend. wo die Leute an die Heilige Kommunion denken, wenn sie das Wort Kommunismus hören. Der Erber Bauernrat in Walchen. Ist das nicht verrückt? Stellen Sie sich vor, die haben es nicht einmal fertiggebracht, dass der Pfarrer die Glocken hat läuten lassen, als der, wie habe ich sie im Miesbacher Anzeiger gelesen, der Eisner auf der Promenadenstraße ausgerutscht ist. Also wir dürfen doch offen miteinander reden. Ich bitte, Anna, Herr Major. Hätte mich sonst schwer getäuscht. Muss ja unbedingt was sagen. Waren Sie seinerzeit A in München drum? Mai 19? Aber gewiss doch, alles mitgemacht, Herr Inspektor. Die Befreiung, den... Ja, Freund Liese, ist es endlich soweit? Gott noch mal! Der Herr Irgl war doch. Wer? Na, ich bin jetzt nicht zu sprechen. Soll morgen früh kommen. Sonst noch was. Hab ein paar Kerls eingestellt für die Forstarbeit. Muss man ja was tun für die jungen Leute bei der Arbeitslosigkeit heutzutage. Aber meinen Sie, dass man ein wenig Dankbarkeit dafür erntet? Sie sollen morgen kommen, Herr Irgl. Leider nein. Alles, was ich höre, ist, dass Ihnen der Lohn nicht reicht. Ja, haben Sie ihm denn gesagt, dass es wichtig ist? Ja. Kommen Sie morgen. Freund Liese, ich habe Sie gefragt, ob es endlich soweit ist. Hab schon aufgelegt, Herr Major. Wunderbar. Kommen Sie, Herr Inspektor. Simmer, um Gottes Willen, ist der Bär noch? Amo. Was ist denn? Mitten in der Nacht kommst du rauf? Heute war der Gendarm da, von Dornstein, wegen der Sanne. Hat er noch mehr? Krampf, wir sollten von dir was wissen. Aber gefährlich kann's werden, wenn er noch mehr umeinander ruscht. Der schaut mir gerade da so aus. Was soll ich nachher da, Simmerl? Du darfst dir Zeit lang nimmer so weit herumblicken lassen. Am Gescheitern versteckst du dir ein paar Tage im Silberloch um. Im Silberloch? Ja, du kennst das auch. Da traut sich niemand zu schneiden. Weißt du, Simmerl, zuerst bin ich mir vorgekommen. Wer es will, was jagen. Was will ich mir jetzt vorgekommen? Weil das jetzt nicht gerade wurscht war. Wir an Ratz, Simmerl. Wir an Ratz kommen wir vor. Gut, Ratz ist gescheit. Und das muss jetzt auch sein. Da, ein paar Äpfel, ein Brot und ein wenig Gesicht. Da. Und lass dich nimmer herunterblicken. Hast du bekehrt? Hab bekehrt. Das musst du jetzt halten. Sonst ist es aus mit dir. Und mit uns auch. Doch, Angaben widersprüchlich. Dass die Tote in Schlafkammer des Bauern entdeckt wurde. Hinweise, dass Pflegevater in Revolutionszeit als Bauernrat aktiv gewesen. Kennt das da neu? Na. Ah, dann du. Ist er schon da? Ob er schon da ist? Ja, hat's die jetzt werden? Frag nicht so blätter, Herr Inspektor, wie er sonst die brauchen. Ja, da ist er schon. Aber er wollte seinen Rapport noch schreiben, hat er gesagt. Der wird jetzt gleich noch was dazukommen zu dem Rapport. Herr Inspektor, sind Sie noch auf? Ich bin's. Ha? Herr Wachtmeister, schnell! Ja, was schnell. Waren Sie denn? Herr Inspektor, drüben in der Gendarmerie! Ha? In der Gendarmerie! Schnell, kümmert! Ja, was ist denn? Herr Inspektor, der List hat den Pizzini da geschlagen. Ja, wissen wir schon. Kriegen Sie ihn durch, Herr Doktor? Er muss sofort ins Krankenhaus. Na, worauf warten Sie dann? Auf die Bahre. Soll ich ihn mit dem Rucksack transportieren? Da seid's ja, da, ja. Halt, macht einen Platz. Ja, ja, vorsichtig, ja, vorsichtig. Und die Decke drüber. Jetzt lange da hin. Was? Hat er den jetzt glatt erschlagen, hä? Der wird nimmer. Alle raus jetzt. Bürgermeister, schicken Sie Leithorn. So, List. Jetzt raus mit der Sprache. Sie ist nicht wahr. Gelungen hat er. Der Pizzini hat gelungen. Ist er tot? Nein. Aber wir wissen nicht, ob er durchkommt. Der hat gelungen. Mhm. Gelungen hat er. Ihr habt ihn erschlagen. So gachzornig, wie du sein kannst? Ich bin's nicht gewesen. Glatz mir's heute. Hat er es endlich zugegeben, der Kratler? Nein. Was? Nicht? Jetzt langt's mir bald mit der Gaudi. Ja, dann tern's was dazu, Bürgermeister. Jetzt lag's an mir. Was wollen Sie denn damit sagen? Was ich damit sagen möchte? Dass wir zum Beispiel darauf hinweisen könnten, wenn bestimmte Aussagen nicht stimmen. Was für Aussagen? Jetzt denken Sie mal scharf nach, Herr Bürgermeister. Der Pizzini hat bei seinem großartigen Geständnis doch gesagt, dass die Tode lange blonde Haare gehabt hat. Hm. Ne? Hm. Hat's aber nicht gehabt. Sondern pechschwarze Haare. Und kurze nur dazu. Und Sie haben das ganz genau gewusst. Ah, der Wachtmeister hat's gewusst. Nicht wahr? Ja, mit einer rede ich nachher. Ja, mein Gott, da hat er sich halb verschaut. Ich täusch mich auch hier und da. Glaub ich einer aufs Wort. Wenn Sie uns jetzt bitte schön allein lassen. Ich möchte bloß, dass er Ruhe ist. Ah, gerade jetzt, wo es auf den Feiertag zugeht, gell? Planen Sie einen nicht gar so auf, gell? Meinen Sie bloß nicht, dass unser eins nicht weiß, was Sie für einer sind? Hast du es gewusst, Adam, dass der Herr Kajetan von Minga strafversetzt worden ist? Nicht, gell? Jetzt weißt du's. Gute Nacht beinand. Ich wollte es ja noch sagen, das mit den Haaren, aber sie waren so schnell draußen. Nein. Es gewiss war. Nein, schon recht. Und jetzt wollen sie gewiss wissen, was das mit dem auf sich hat, was der Bürgermeister gerade gesagt hat. Wer bin ich, dass ich einer examiniere? Sie brauchen mich. Ich tue es trotzdem. Da war in meiner Nachbarschaft in Minga ein junger Kerl, der die ganze Gaudi im 19er Jahr gewesen ist. Irgendein missgünstig Schandmeier hat ihn als Roden denunziert, was ja in den Tagen praktisch ein Todesurteil gewesen war. Und ich hab gewusst, was ich versteckt gehalten hat. Aber ich hab's nicht weitergemacht, weil ich einen Leiden am Ming und weit Mutter kennt hab. Später dann haben sie ihn erwischt. Und dumm wie er war, hat er mich angegeben. Hat gemeint, er sei sowas harmlos, dass er nicht einmal der Gendarme aufbringen wollen hat. Ja. So geht's. Ja, sogar Kunzki. Okay. Glauben Sie eigentlich alle noch, dass der List gewesen ist, der das Dirndl umgebracht hat? Hä? Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Ja, das Geständnis haben wir doch. Und vielleicht hat sich der Pizzini tatsächlich bloß verschaut im Finstern. Ein Geständnis. Eine Denunziation haben wir nichts weiter. Außerdem, Herr Wachtmeister, es gibt Methoden und das wird einem nichts Neues sein. Da zockt einer sogar seine eigene Mutter an. Ist aber auch schon vorgekommen, dass die eigene Mutter gewesen ist. Ja, haben Sie recht. Trotzdem, wir müssen noch mal von ganz von vorn anfangen. Also, da ist ein Jungsmädel. Die einen sagen, sie war ein bisschen absonderlich gewesen, die anderen das nicht. Nicht mehr als andere. Glaube ich auch. Das junge Mädel wird umgebracht. Und drei Männer brechen zur selben Zeit ins Haus ein. Alles weist darauf hin, dass vor ihr überrascht worden sind. Und aber wir so sollen sie es doch haben. Angst hätten sie doch vor so einer morgen Person nicht zusammenbrechen. Was Angst, dass sie es anzeigt? Die Tür ist offen gewesen. Ein paar Kirchen lassen eine Speise holen. Was gibt es? Voll nicht. Eben. Und der Russ, den hätten sie deswegen auch nicht mehr erschossen. Höchstens heimgeschickt. Nein. Sagen Sie mal, lieber Herr Wachtmeister, was für einen Grund könnten die drei gehabt haben, das junge Ding umzubringen? Ja, mei. Wer kann reinschauen? Nicht leid. Korn haben sie gehabt. Schiffleute lehnen im Winter davor. Das machen sie sind doch nicht einfach so hin. Na, wissen Sie, Herr Wachtmeister, wir kommen da bloß weiter, wenn wir ein anderes Motiv finden. Aber was für uns? Dass einer vergewaltigen wollte. Ah, eine Möglichkeit. Gibt's Burschen, die ihre nachgestellt haben? Sauberes Ding war's ja. Nein, das hätte sich keiner traut. Der Erbe hätt's der Schlange. Hätte er. Der Erbe. Auch nicht die Auswärtigen, die hier und da beim Herrn Major arbeiten. Die haben allesamt ein Alibi, sogar vom Herrn Major selber. Der Erbe? Hä? Ja, niemals. Ja, glaub einer schon. Was für einen Grund hätte er haben sollen? Und Erberin? Na, nix passt zusammen. Packen wir's, erwachen wir's. Ja. Oder nein, ich schau noch schnell zum Doktor um. Er kommt durch. Ich kann Sie beruhigen. Es ist kein Schädelbruch, wie ich ursprünglich befürchtet habe. Aber der andere muss Fäuste gehabt haben wie ein Schmiedehammer. Ein Verhör kommt natürlich in der nächsten Zeit nicht in Frage. Abgesehen davon, dass Sie eh auf dem Holzweg sind. So? Und wieso sind Sie sich da so sicher? Erzählen Sie mir nicht, dass Sie nicht auch voller Zweifel sind. Ich sehe es Ihnen an. Herr Doktor? Ja? Herr Doktor, mein Nasen sagt mir, dass Sie mir was verschweigen. Da haben Sie vielleicht recht, aber... Herr Doktor, was soll Ihr Gerät, dass die Vaganten unschuldig sind? Herr Inspektor, ich bin seit dem frühen Morgen hier im Krankenhaus. Ich möchte jetzt endlich nach Hause. Verstehen Sie das? Ich spreche nicht mehr mit Ihnen. Ihre Nase dürfte Ihnen auch gesagt haben, dass ich eins und eins zusammenzählen kann. Dass ich mir also außerdem ausrechnen kann, dass Sie bei den drei Gefangenen Methoden angewendet haben. Wenn ich außerfind, dass Sie wem decken... Methoden angewandt haben, die ich nicht billige. Und ich decke keinen. Was ich weiß, wissen Sie auch. Und? Das wäre? Muss ich Ihnen jetzt einen Vortrag über Kriminalwissenschaft halten? Dass es Unterschiede gibt. Dass es Morde gibt, die aus Zorn, aus Gier, aus Verzweiflung oder aus Hass geschehen. Dass es aber auch Morde gibt, die eiskalt vorbereitet und ausgeführt werden. Der Mord an Schanne war so einer. Jawohl, Zorn, Hass, Verzweiflung. Das könnte zu den Vaganten passen. Aber einen Mord so kühl, so berechnet auszuführen, das ist es nicht. Sowas braucht Zeit, Überlegung, Planung. Wer am Verhungern ist... Ach, das reden nicht. Sie dumm an, Sie decken will. So sprechen Sie nicht mit mir. Gehen Sie. Was wissen Sie? Gute Nacht, Herr Inspektor. Ich habe Sie überschätzt. Bibetz, Sie sind ein Dummkopf. Walching. Kriminalhörspiel in zwei Teilen von Robert Hültner nach seinem gleichnamigen Roman. Erster Teil. Mit Peter Weiß als Inspektor Cajetan sowie Christian Baumann, Christiane Blumhoff, Andreas Borcherding, Ernst Kohen, Arthur Galliandin, Günther Maria Halmer, Christoph Krix, Horst Kummet, Karl Liefen, Thomas Meinhardt, Bettina Redlich, Jutta Schmuttermeier, Harald Teschner, Wolfgang Thon, Friedrich von Thun, Saskia Fester, Michael Vogtmann und Elmar Wepper. Ton und Technik Hans Scheck und Daniela Röder, Regieassistent Holger Buck, Regie Bernd Schröder.